Kundgabe 3814. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.06.1946. Liebe und Leid, Läuterungsmittel. Liebe und Leid sind die einzigsten Läuterungsmittel für die Seele auf dieser Erde. Und so der Mensch die Liebe ausschaltet, muss das Maß von Leid erhöht werden, um ihrer selbst willen. Doch jederzeit kann die Menschheit diesen Leidenszustand beenden oder erträglicher machen, so sie sich bemüht, das göttliche Liebegesetz zu erfüllen, das zur Herstellung der göttlichen Ordnung unbedingt erfüllt werden muss. Dann auch wird der Mensch irdisch in der Ordnung leben. Er wird von hartem Leid verschont sein, denn seine Seele reifet durch Liebeswirken. Sie wandelt sich zur Liebe, und das ist ihre eigentliche Bestimmung. Die Seele ist in finsterer Umhüllung. Sie muss sich entschlacken, ehe das Licht in sie dringen kann. Sie ist in völliger Unkenntnis und muss alle Fehler und Mängel beseitigen, um zur rechten Kenntnis der Wahrheit zu gelangen. Und diese Entschlackung geschieht durch die Liebe und das Leid. Hat die Seele guten Willen, dann lebt sie auch in der Liebe. Und die Kraft aus Gott durchbricht jegliche Hülle der Seele. Denn die Zufuhr aus Gott ist eine unmittelbare Folge eigenen Liebewirkens. Versäumt die Seele aber dieses, so hilft ihr Gott dennoch, jedoch in Form von Leid, das die Seele in den Zustand des Liebewirkens versetzen soll, das ihr jegliche Härte nehmen soll, das sie formen soll nach Gottes Willen. Das Leid ist zwar ein hartes Erziehungsmittel, kann aber zum Erfolg führen insofern, als dass die Seele ihre Fehler ablegt, die in ihr bisher keine Liebe aufkommen ließen. Hochmut, Zorn, Hass, so wie jegliche Härte des Herzens schmelzen kann, wenn sie von großem Leid betroffen wird. Dann kann sie sich wandeln. Sie kann sich bewusst sein ihrer Schwäche und Kraftlosigkeit, demütig werden und um Hilfe rufen. Und es wird ihr geholfen werden, denn Gott ist ständig zur Hilfe bereit, weil die Rückgewinnung jeder Seele Zweck alles dessen ist, was er geschehen lässt. Doch um wie vieles leichter könnten sich die Menschen ihr erdenlos gestalten, so sie die Liebe nicht außer Acht ließen, so sie das wirksamste Läuterungsmittel anwendeten, die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Wer liebetätig ist und Leid zugleich ertragen muss, dessen Seele wird einen hohen Reifegrad erreichen auf Erden. Doch die Kraft aus Gott unterstützet sie stets und ständig. Und sie erkennet auch den Segen des Leides und lehnet sich nicht dagegen auf. Doch im Einzelnen könnten die Menschen viel Leid von sich abwenden, so sie nur in der Liebe tätig wären. Solange ihnen aber der Glaube daran fehlt, solange sie im Herzen verhärtet sind und die Liebe ausschalten aus ihrem Leben, müssen sie leiden, und das im verstärkten Maße, je näher es dem Ende zugeht. Denn sie haben nicht mehr lange Zeit und bedürfen der wirksamsten Erziehungsmittel, sollen die Seelen gerettet werden vor ewiger Verdammnis, vor endlos langer Zeit erneuter Gefangenschaft in den Schöpfungen der neuen Erde. Wovor Gott jede Seele bewahren möchte und ihr darum jede Hilfe angedeihen lässt, wozu auch das große Leid auf Erden zählt. Lebet in der Liebe, und ihr werdet das Leid verringern. Doch ohne Liebe kann niemand selig werden. Amen.